Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Levit und Anselm Zibinski. Ist das wunderschön, Igor. Variation sérieuse, Mendelssohn, Opus 54, ein Stück, was gar nicht in deinem Repertoire ist. Warum? Frage ich mich eigentlich, gesagt, auch die ganze Zeit. Wir, du und ich, sprechen ja häufig über Mendelssohn. Das ist ein Komponist, dessen Musik einfach so etwas Glückbringendes hat und etwas so Erfüllendes wie kaum eine andere. Und ausgerechnet dieses ganz zentrale Werk seines Klavierschaffens, wie gesagt, hat noch nicht den Weg in meine Programme gefunden, aber das wird sich ändern. Ist das zu kurz? Du magst ja gerne die langen Stücke oft. Nee, es ist perfekt. Es ist einfach so, dass ich irgendwie noch nicht dazu kam. Es gab einfach ein bisschen was anderes zu tun, aber ich komme irgendwie gedanklich immer wieder darauf zurück. Vor ein paar Tagen hast du einen Tweet abgesetzt, 8 Takte Mendelssohn und der ganze Zynismus dieser Tage ist wie weggewischt. Ja. Magst du die Phrase einmal spielen? Klaviertrio D-Moll, langsamer Satz war das, glaube ich, oder? Ach, du meinst die... Der war das, ne? Ja, genau. Diese Musik hat etwas so Reines, etwas so Großzügiges. Sie gibt dir so viel. Also ich komme häufig zu diesem Gedanken, wenn ich mich frage, so welche Musik nimmt. Es gibt Stücke, die nehmen, auch große, also denken wir an die Hammerklaviersonate oder andere. Und welche Musik gibt? Dir als Musik, Spielendem mir oder als, uns als mir Hörenden? Als Spielendem, ja. Und ich glaube beides, auch denjenigen, die zuhören. Und ich glaube, Mendelssohns Musik gibt. Also mir gibt sie sehr, sehr viel. Sie gibt immer mehr und immer noch mehr. Was ist das für ein Gestus, mit dem diese Variation seriös beginnen? Warum die seriös heißen? Darüber sprechen wir bestimmt gleich. Ein sehr dunkler, sehr melancholischer, sehr klagender Gestus. Auch sehr insistierend durch Akzente, die er setzt auf den Phrasen beginnen. Also immer wenn ein Ausatmen, Akzent. Noch ein, also... Sind diese Geste, es ist atmet aus, es ist so en soupir, ja, also es sind klagende Gesten. Ist das nicht ein sehr barocker Gestus auch irgendwo, diese Vorhaltsdissonanzen? Klar, wir hatten das bei der Hamollmesse, auch bei Bachs Hamollmesse natürlich auch. Also ja, das kommt daher, ja. Variation sérieuse, kann man ja vielleicht an der Stelle kurz sagen, ist Mendelssohns Beitrag zu einem Album Beethoven, das ein Wiener Verleger Pietro Mechetti zusammengestellt hat mit verschiedenen Komponisten. Einige davon kennen wir auch aus Hexameron. Diese Sammlung hier sollte 1841 entstehen, Hexameron war 1837. Auch hier sind jetzt wieder eine Reihe von Komponisten dabei, Liszt, Chopin, Thalberg, Czerny. Und Mendelssohn hat sich eigentlich anfangs weigern wollen, hat gesagt, da werden jetzt überall irgendwelche trivialen kleinen Pjäsen eingereicht. Dann ließ er sich doch überreden, hat gesagt, ich muss aber wirklich was Substanzielles, was Ernsthaftes schreiben. Und da die Variationen normalerweise als brillant galten, hat er gesagt, ich schreibe ernsthafte In der Variationen. Zeit, als brillant galten, ja. Naja, das war ja tatsächlich diese Mode, von der wir jetzt ein paar Mal gesprochen haben, dass so die kommerziellen Klavierstücke entweder kleine Salonpjäsen waren oder solche Variationsreihen über populäre. Was ja ziemlich interessant ist, nicht wahr? Wenn man bedenkt, dass in der Zeit davor es so kleine Salonwerke gab wie Beethovens Diabelli-Variation. Ja? Irony of. Hinter Igors ironischer Bemerkung steckt kein wirklicher Widerspruch. Beethoven ist eine Ausnahmeerscheinung, wir werden darauf zurückkommen. In seiner Zeit, Beethoven hat 22 Variationszyklen geschrieben, darunter 15 Variationszyklen, bevor er überhaupt die heute bekannten Variationen, zum Beispiel die Eroica-Variationen, komponiert hat. All diese Stücke handelten von irgendwelchen Opernthemen, von populären Weisen. Beethoven selbst wurde auch für diese vielen Variationen kritisiert, die er dann geschrieben hat. Und dann hat er plötzlich beschlossen, er möchte dieses Genre, wie viele andere Genres, auf eine andere Ebene heben. Das erklärt den Widerspruch. Ungeachtet dessen bestand natürlich die Tendenz weiter, dass Verleger nach Variationswerken fragten bei den Komponisten, weil sich diese Dinge gut verkaufen ließen und einfach Spaß machten zu spielen, auch am Instrument. Mendelssohns Wunsch, eine Kette von seriösen, von ernsthaften Variationen zu schreiben, hat natürlich mit seiner Künstlerpersönlichkeit zu tun, mit seiner Prägung, auch seiner Sozialisation. Mendelssohn war ein Frühgenie. Er wurde ja bei Karl Friedrich Zelter, dem Goethe-Freund und dem Chef der Berliner Singakademie, ausgebildet. Er folgte dem Vorbild Beethovens. Er hat als rund 20-Jähriger die Matthäus-Passion erstmals wiederaufgeführt nach Bachs Tod. Er strebte immer nach dem Allerhöchsten in der Kunst, der dann damals ja um 1841 Gewandhauskapellmeister in Leipzig war und die wichtigste musikalische Institution in Deutschland überhaupt leitete, war es natürlich klar, dass er nur etwas schreiben könnte, was jetzt diesen allerhöchsten Maßstäben gerecht werden könnte oder möglicherweise dazu eine neue Nuance beitragen könnte. Dieses Werk, dieses Mendelssohnsche Werk ist ein Statement, ohne jeden Zweifel. Und hat ja auch für große Bewunderung gesorgt. Busoni hat es bewundert und andere auch. Also das ist ein Meisterwerk. Vielleicht können wir diesen Weg der ersten vier Variationen noch einmal nachzeichnen, ja. Weil es meines Erachtens ein Zeichen von außergewöhnlichem Geschmack ist, dass ganz, ganz kleine Verdichtungen immer hinzukommen. Verdichtung und eine Art Akzeleration. Also er beschleunigt das Werk. Un poco. Das Thema ist in Achteln gehalten, ist Andante Sostenuto. Ein relativ langsamer Gang. In Variation 1 wird aus den Achtelbewegungen werden 16-Bewegungen. Er schreibt zwar kein schnelleres Tempo vor, aber er beschleunigt die Musik. Also es wird aus, wird in Variation 2 schreibt der Un poco più animato etwas lebhafter. Das kann man darüber streiten, das ist so Musiker-Talk. Ja? Heißt animato schneller? Muss man hier schneller spielen? Meiner Meinung nach nein, denn aus 16, aus 2er 16 werden triolische 16. Das heißt noch einmal eine Art implizierte Beschleunigung. Und ganz von selbst wird es un poco più animato. Anselm, sag du es mir, aber jedes Mal, wenn ich solche Wendungen höre. Denke ich mir, ja, das konnte auch nur Mendelssohn. Sag du mir, weshalb? Ich weiß es nicht. Also allein solche Wendungen. Und ich denke mir, ich kenne keinen Komponisten, bei dem ich sofort denken müsste, aha, klar, Mendelssohn. C-Moll-Trio. Ich weiß es Gib nicht. Uns deine liebsten Lieder ohne Worte. 8 Alpenlieder ohne Worte hat Mendelssohn gebaut. Im Grunde das. Dann gibt es ein anderes, das Duett, das Duett. Ist das Unglaublichste. Ein unglaubliches Stück. Einmal hohe Stimme, einmal tiefe Stimme. Einmal, genau. Einfach mit kleinsten Wendungen. Und weiß, es ist Mendelssohn. Und irgendwie ist plötzlich Glück da. Was ich in dem Zusammenhang mit diesen Variationen so interessant finde, ist, dass die Ereignisse quasi in das Innere der Musik rein verlegt werden. Also man wartet ganz lang, bis zum ersten Mal der Staccato-Artikulation kommt. Wenn die dann kommt, ist das beinahe ein Ereignis. Weil bis dahin ist genau. Nur mal der Bass. Bis dahin hat er ja diesen vierstimmigen klassischen Satz auch nie aufgegeben. Das heißt, diese Seriosität hat ja auch mit dieser Verwurzelung in dieser Tradition des vierstimmigen Satzes zu tun. Gell? Und bis es sich dann zu virtuosen Figurationen auflöst, dauert es eigentlich eine ganze Weile. Es ist auch so interessant, wie er Variationen auch dramaturgisch miteinander verbindet. Etwas, das sehr leise beginnt. Hier muss ich immer denken an das, wie heißt denn das aus der Winterreise? Gefrorene Tränen oder so? Hier und da ist der. Genau. Das wird immer lauter. Toll, wie er dramaturgisch verbindet. Nicht einfach nur Variation 8 und 9 und 10 und 11, sondern große Erzählung. Eine große Erzählung, genau. Die eigentlich nur 10 Minuten dauert. Unglaublichen Geschmack aneinander. Ja. Bei der 6. Variation dachte ich jetzt gerade, viele Variationswerke nerven ja mit diesen ständigen Wiederholungen. Ja. Hier würde man sich manchmal wünschen, dass die Zeit etwas stehen bleiben würde, sodass man alle nochmal hören kann. Ja, so kurz und so wunderbar brillant gesetzt sind, oder? Und es gibt Fugen. Werden Variationen zu Charakterstücken. die Stelle kommt später bei Schumann in den Fantasiestücken für Klarinette und Klavier. Genau. Und wir kommen ja in einer anderen Folge auch zu Brahms. Wenn so was Balladenhaftes kommt, wie hier in den Paganini-Variationen. Erzählung und so weiter, ja. Dieses Mysterium Mendelssohn hat es auch damit zu tun, dass er das schafft, diese Empfindungen, auch diese poetischen Stimmungen so zu fassen und auch formal gleich so in den Griff zu bekommen. Genau, ja, das ist Wahnsinn. Fragmentarische, zerrissene, der eigentlichen Romantik gar nicht so richtig spürbar wird, sondern eigentlich die Harmonie der Formung noch einmal richtig hergestellt werden kann. Und wenn er dann endlich in die Dur-Variation kommt, in Variation 14, das ist einfach so, ich kann es unanalytisch sagen, es ist ein solches Glück, das diese Musik schenkt. Hier kommt wieder so eine Wendung, die nur Mendelssohn konnte, das. Schumann her. Ne? Also das sind so 15 Sekunden, die die Welt verändern. Man kann das irgendwie gar nicht machen. Ach, so toll, ja. 1841 ist ja auch Schumann endlich verheiratet und hat endlich sein symphonisches Jahr und sein Kammermusikjahr und dann sein Liederjahr. Und auf einmal ist eigentlich da diese Explosion der Romantik da. Ja. Während Mendelssohn, nur ein Jahr älter, eigentlich schon so ein bisschen in sein Spätwerk vorstößt. Er lebt ja dann nur noch bis 1847. Ja. Genau. Willst du noch ein ganz kleines bisschen weiter zeigen, wie das verläuft, so in groben Zügen? Genau, also wir haben ja die Dur-Variation gerade gehört. Was sehr nah dran ist am Thema. Eine Reise zu hören, die wir hier ja schon gemacht haben. Und im Grunde befinden wir uns eigentlich jetzt in der Schlusssequenz. Ganz kurz zu dem, was bleibt gleich und was verändert sich. Ich habe mir tatsächlich, seitdem ich Musik höre, immer die Frage gestellt, auch im Jazz erwarten die Spieler, dass man das Thema im Kopf behält, während darüber improvisiert oder während es verändert wird? Erwarten die Komponisten, dass man das auf die Folie der Originalgestalt bezieht? Oder soll man eigentlich dankbar die Veränderungen als wahlverwandt empfinden und sich damit umherreißen lassen. Ich hoffe, es ist Zweiteres. Ja. Weil alles andere fändest du zu pedantisch. Ja. Oder zu, ja. Thank you. Hier sind wir wieder an diesem Doppelpunkt, dem berühmten. Großer Neuen. Doppelpunkt, frei, wie so eine Art Improvisation, aber eigentlich erinnert er uns nochmal wortwörtlich an das Thema wieder. Paukenwirbel unten. Großes Agitato. Es wird immer langsamer, Ritenuto. Accelerando. Doppelpunkt und Schluss presto. Sehr witzig, das kann ich nämlich nicht. Kannst du nochmal einmal zurückgehen? Wir sprechen ja immer von den kompositorischen Lösungen, aber gleichzeitig ist gerade hier ja bei Mendelssohn, der jetzt nicht selbst als virtuosen Pianist bekannt war, obwohl er ein toller Pianist war, sind das ja unglaublich interessante pianistische Figurationen, wie er die baut. Das hört man in der Geschwindigkeit vielleicht gar nicht so gut. Variation 17 ist wirklich auch auf dem Notenpapier eine unglaublich interessante Art, wie mit versetzten Händen und Akkorden und so weiter eine unglaublich lebendige und brillante. Genau. Das in Geschwindigkeit, das dann. Die Musik bekommt so was Vibrierendes. Ja, wie so ein Feuerwerk, das hochfliegt. Ja, und diese lange, doch gestaute und sehr kontrollierte Bewegung, der sich jetzt hier entfesselt ist, oder? Genau. Ja. Auch wieder. Hörst du das? Denkst du, ja, nur Mendelssohn. Ne? Darüber unterhalten wir uns dann in der Podcast-Folge Requiem und alles endete. Einmal auch hier zeigen, wie diese unglaublichen Klänge sich zusammensetzen. Du hast ja diese synkopisch gegeneinander versetzt. Alles staut sich, liegt sehr eng beieinander. Es insistiert, wie beinahe Beethovenesk. Nochmal Gedanken wiederholen sich, nochmal, aber diesmal lösen sie sich auf in D-Moll. Dann kommt im Grunde eine ausgeschriebene Schlusskadenz. Nichts anderes ist das. Es ist so genial komponiert. Dieses Ende ist im Grunde nichts anderes als das, was er vorher virtuos ausschreibt. Also das ist also so wahnsinnig gut geschrieben. Könnte man sagen, Mendelssohn ist der Komponist der großen Euphorie in bestimmten Situationen? Also ich persönlich kenne wenige Schlussstrecken in Werken wie bei Mendelssohn, wo man so das Gefühl hat. Ein bisschen bei Beethoven 110. hat ja was davon. Aber ja, was war der für ein unglaublicher Schlusssequenzkomponist? Also vielleicht war er ja auch derjenige, der mit dem Tempo, also mit der kinetischen Energie, mit der reinen Geschwindigkeit so unglaublich souverän. Der wirklich so Luft verengen konnte. Ja, ja, Wahnsinn. Nee, das sollte irgendwie doch mal ins Repertoire. Unbedingt, Igor. Unbedingt. Es klingt schon jetzt so, dass das eigentlich da... Nächstes Mal unterhalten wir uns über ein anderes kleines Stück. Auch viel Luftverdrängung, Luftverengung. Genau. Willst du es ansagen? Ronald Stevenson, Passacaglia und DSCH. Die Töne DSCH. Die für den Namen Dmitri D. Schostakowitsch stehen, die Schostakowitsch selbst in einigen zentralen Werken verwendet hat. Und der große schottische Komponist Ronald Stevenson, vor einigen Jahren verstorben, hat Mitte der 60er Jahre dieses Stück Dmitri Schostakowitsch gewidmet, geschenkt, für ihn geschrieben. Es ist ein relativ kurzes Stück Klaviermusik von einer Dauer von knapp 90 Minuten. Ein Stück, das mir... Auch eher wenige Noten ist. Eher wenige Noten. Sehr repetitiv. Ja, man kann es eigentlich vom Blatt spielen. Gib uns mal ein Mini-Soundbite. Das, was man am besten vom Blatt spielt. Fängt dieses Stück an und über das unterhalten wir uns nächstes Mal. Das war Variation Alles wird anders mit Igor Levit und Anselm Zipinski. Der Klavierpodcast von Igor Levit und Anselm Zipinski ist eine Produktion von BR Classic. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, könnt ihr uns gerne schreiben unter klavierpodcast@br.de. Eine Liste der erwähnten Stücke findet ihr in den Shownotes des Podcasts. Aufgenommen wurde diese Folge in Igors Berliner Wohnung Ende April 2021 von Andreas Stoffels. Produktion und Mischung Dorothee Keil und Elisabeth Panzer, Produktionsleitung Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser Podcast. Der große Bruder ist unfehlbar und allmächtig. 1984. George Orwells Klassiker der dystopischen Literatur als Podcast. Unser Wissen, unser Glück, verdanken wir seiner Führung und Inspiration. Der große Bruder wird nie sterben. Überwachung und Geschichtsfälschung in einem totalitären Großstaat. Gedankendelikte lassen sich nicht ewig geheim halten. Nein, mein Lieber. Für ein paar Jahre kann man eventuell so durchrutschen, aber früher oder später, da schnappen sie ein. 1984. Ein vielstimmiges Hörspiel mit Franz Petzold, Elisa Plüss und vielen anderen. Der große Bruder sieht dich. Hört alle 4 Folgen von 1984. You've got 2 new messages. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.